On December 26th of this year. Am 26. Dezember. Mary and I are flying to Liberia. Oh, Dezember. Werden Mary und ich nach Liberia fliegen. For 2 weeks. Für 2 Wochen. Festus is coming also, Michi, Machek and Martina. Der Festus wird kommen, Michi, Machek und die Martina. I think a few others are planning to join us. Oh, es gibt ein paar, die mit dem Gedanken auch spielen, mitzukommen. I'll be speaking to at a conference. Ich werde dort sprechen bei einer Konferenz. For 4 days. Für 4 Tage. To 600 leaders. Zu 600 Leitern. What a responsibility. Was für eine Verantwortung. And I am in fear and trembling and humbled for the opportunity. Ich bin in Furcht und Zittern und ich bin auch in Demut vor dieser Gelegenheit. And I would really ask you to begin to pray that. Ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr beginnt dafür zu beten. That conference will be everything God wants it to be. Dass diese Konferenz wirklich all das wird, was Gott damit erreichen möchte. Who is adequate for these things, right? Denn wer ist zu diesen Dingen fähig? But God makes us adequate. Aber Gott, er macht uns fähig. It's so wonderful to be part of God's plan. Es ist so wunderbar, einfach ein Teil von Gottes Plan zu sein. We are just in the beginning. Und wir sind nur am Anfang. Yesterday we had a men's meeting and we had a scientist who spoke. Gestern gab es ein Männertreffen und es war ein Wissenschaftler hier, der sprach. And we were sitting at the table together. Und dann saßen wir gemeinsam am Tisch. And he said, you know, it wasn't long ago. Und er sagte, es war nicht lange her bei ihm. That scientists believe that they understood 99% of what could be understood in science. Es ist nicht lange her, dass Wissenschaftler gesagt haben, dass man 99,9% der Dinge, die man verstehen kann, bereits verstanden hat. And then they discovered quantum physics. Dann haben sie aber praktisch die Quantenphysik entdeckt. And then they realized they didn't even know 1%. Und dann haben sie erkannt, dass sie nicht mal 1% erkannt und verstanden haben. If you are thinking that we have fulfilled 99% of God's plan for us, und wenn ihr denkt, dass wir 99% von Gottes Plan für uns erfüllt haben bereits, we are entering into quantum spirituality. Jetzt gehen wir hinein in die Quantengeistlichkeit. What we are experiencing here today is not even 1% of what God has planned for our church. Amen. Was wir hier praktisch heute erleben, ist nicht mal 1% von dem, was Gott für unsere Gemeinde geplant hat. Okay, I want to show you a video now. Ich möchte euch ein Video zeigen. And if you don't think this can happen in Vienna, then you're mistaken. Und wenn ihr nicht glaubt, dass das in Wien auch passieren kann, to come with us next summer, it's in July this year, next year. Einfach nächstes Jahr auch mitzukommen. Das wird dann im Juli stattfinden. There was 30 of us that went. Es waren 30, die mitgekommen sind. Absolutely life-changing. Und es ist wirklich ein Ereignis, was das Leben verändert. Yesterday at the men's meeting, there was a gentleman who didn't speak German. Gestern beim Männertreffen war ein Mann, der kein Deutsch sprach. Then he came over to me. Er kam zu mir. He's probably 4 or 5 years older. Er ist vielleicht 4 or 5 Jahre älter als ich. And he said, I've heard about you. Ich habe von dir gehört, sagte er. That you have Slovak background. Ich habe gehört, dass du slowakischen Hintergrund hast. And he fled from Slovakia in 1981 ist er praktisch aus Slowakei geflohen. With the whole vision of creating a radio, Christian radio station into Slovakia, Czechoslovakia. Mit der Vision, praktisch eine christliche Radiostation zu begründen, praktisch die hineinsenden kann in die Slowakei. And they did it. And he runs TV programs. Und sie haben das gemacht und jetzt leitet er auch TV Fernsehprogramme. But the interesting thing was, aber das Interessante ist, he said that they have 3,000, 5,000 young people meeting like this in the Tatra Mountains all the time. Es gab 3,000 bis 5,000 junge Leute, die sich genau so getroffen haben, immer in den Tatra-Bergen. They have Josh McDowell, they have the best speakers in America being flown over to the Tatra Mountains. In die Tatra-Gebirge praktisch, da sind die besten Sprecher rübergekommen. 5,000 young people are coming. 5,000 junge Leute haben dort getroffen, haben gebetet. He says there's an awakening in Slovakia, an awakening. Es gibt eine Erweckung in der Slowakei, das findet jetzt statt. We should have a godly jealousy. Amen. Wir sollten einfach eine göttliche Eifersucht darauf haben. That's what I live for. Das ist das, worum ich lebe. If it irritates you, I'm sorry, but this is in my heart, it's burning. Es brennt einfach in meinem Herzen. I pray it burn, you burn with me. Ich bitte, dass ihr einfach auch da anfangt zu brennen. The leadership team does. Die ganze Leitung, sie ist einfach brennend für Gott. Next generation does. Next generation, sie brennen für Gott. Okay, this morning we have a special guest. Heute früh haben wir einen besonderen Gast. Some of you know him personally. Einige von euch kennen ihn persönlich. He pastored a church here in Vienna, Austria. Er war auch Pastor einer Gemeinde hier in Wien in Österreich. For a number of years. Für einige Jahre. He was also a missionary in Italy and pastored a church there. Ein Missionar in Italien. Auch dort hat er Gemeinden geführt. With his wife Billy. Mit seiner Frau Billy. We had a small group together when they lived here. Wir hatten auch längere Zeit eine kleine Gruppe, als ich hier lebte. He was one of my closest friends. Und er ist einer meiner engsten Freunde. And he's here today. Und heute ist er hier. Presently he's pastoring a church in Jerusalem. Gegenwärtig leitet er eine Gemeinde in Jerusalem. And he's visiting with his wife this week. Und er ist zu Besuch and hier mit seiner Frau. Please give a really big hand to Pastor Al. Bitte gebt einfach einen großen Applaus dem Pastor Al. Ready? Thank you. Well, it's good to be, well, shalom, right? Shalom. Okay. That's your first lesson in Hebrew. Das ist die erste Lektion im Hebräischen. And it's certainly good to be back in Vienna. Es ist also ganz sicher großartig, wieder hier in Wien zu sein. To see Pastor Rob and Mary. Pastor Rob and Mary zu sehen. And so many friends and loved ones, you are loved ones to und us here. So viele Freunde und auch Menschen, die wir sehr lieben hier. And we bring greetings from the saints in Jerusalem, as Paul would say. Wir greetings bringen from the saints. Grüße von den Heiligen in Jerusalem, wie Paulus das ausdrücken würde. And pray for us as we face many obstacles, but great blessings there in the city of our King, Jerusalem. Betet. Da wir viele Schwierigkeiten noch erleben, aber auch großartige Segnungen in der Stadt unseres Königs. Now, we're going to start a little slide presentation, a little scripture meditation, but I hope that, will they work, gentlemen? Ich möchte damit beginnen, dass wir eine kleine Diashow haben, ein bisschen Meditation praktisch über die Schrift. But before we do, in fact, aber if you want to machen, put it on now so we can, 2 minutes, okay, no problem. Dauert but, einen kleinen Moment. Just to introduce ourselves, if you don't know us. Um uns kurz vorzustellen, vielleicht kennt ihr uns nicht. Alan Billy Nuccheroni, it's an Italian name. Alan Billy Nuccheroni, italienischer Name. And I come from the state of great preachers and musicians. Ich komme aus dem Land der großartigen Prediger und Musiker. New Jersey, where Pastor Rob's from. New Jersey. Ja, and we do have good musicians, you know, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Frank Sinatra. Prediger, großartige Musiker, zum Beispiel Bruce Springsteen, kommt in New Jersey. And I got saved, actually, like Pastor Rob and Mary, sort of late, and we didn't grow up in Christian homes. Also ich bin relativ spät in meinem Leben zum Glauben gekommen. Ich bin also nicht in einem christlichen Zuhause aufgewachsen. And I was saved, I was studying to be a lawyer. Wanted to be a president of the United States. Ich habe studiert, ich wollte Rechtsanwalt werden, später Präsident der Vereinigten Staaten. But the Lord wrecked my plans. Aber der Herr hat einfach meine Pläne durchkreuzt. And I was working in Richard Nixon's law firm in New York. Ich habe in Richard Nixons Anwaltskanzlei gearbeitet in New York. And I went to a Billy Graham crusade and the Lord saved me. I went forward and accepted Jesus. Bei einer Evangelisationsveranstaltung von Billy Graham, wo einfach der Herr mich errettete. So now I'm preaching Jesus in Jerusalem. Und nun predige ich Jesus in Jerusalem. God is amazing. Gott ist einfach erstaunlich. Now we're going to have to do it this way because of compatibility, but no problem. But let me introduce you to our family. We had many of you knew our daughters Libby, Emily, and Allison, and they grew up here. And Libby got married last year. You see that, and her husband Brandon, and then Emily at the end, and Allison. Dann haben wir Emily und Allison. And Libby's in Chicago. Libby's in Chicago. Emily just finished college in New York and is living with us doing internship in Jerusalem. Emily hat gerade ihr College abgeschlossen. Sie lebt jetzt in Jerusalem, macht ein Praktikum bei uns. And Allison is graduating Anglican school in Jerusalem, going to college next year in the States. Ist gerade dabei, ihr Gymnasium abzuschließen in Jerusalem und sie wird dann in den Vereinigten Staaten ins College gehen. So that's our family. Das ist unsere Familie. Now let's go to the next slide. Gehen wir mal weiter. Now we obviously Jerusalem and Israel are in the news every day. Und ihr wisst ja, Jerusalem und Israel ist eigentlich jeden Tag in den Nachrichten zu finden. It's the most important country in the world. Es ist wohl das wichtigste Land in der ganzen Welt. And Jerusalem is the most important city in the world. Und Jerusalem ist die wichtigste Stadt in der ganzen Welt. Let's go to the next slide. And of course, the most important piece of real estate in the world today is the Temple Mount. Und der wichtigste Platz oder Grund in der ganzen Welt ist einfach der Tempelberg. This is where Solomon's temple was. Und das ist der Ort, wo der Tempel von Salomo stand. Now there's a mosque there. Jetzt ist da eine Moschee. And the Dome of the Rock. Und der Felsendom. And I believe one day the temple will be rebuilt before Jesus comes. Und ich glaube, dass eines Tages der Tempel wieder aufgebaut werden wird. And it's actually it's nice to be in Jerusalem. Und es ist wirklich schön, einfach in Jerusalem zu sein. You know, in Jerusalem, when you pray to God. Denn in Jerusalem, wenn du da zu Gott betest, it's a local call, not long distance. Ja, dann ist es einfach ein Nahgespräch, praktisch ein Ortsgespräch und kein Ferngespräch. And it's also, historically speaking, this is the place where Jesus ministered. Und geschichtlich gesprochen, das ist genau der Ort, der Platz, an dem Jesus da gewandelt und gedient hat. This is the place where Jesus healed the sick and raised the dead. Das ist der Ort, wo Jesus die Kranken geheilt hat und sogar die Toten lebendig gemacht hat. This is the place where Jesus died and was crucified. Das ist der Ort, wo Jesus gestorben ist, wo er gekreuzigt wurde. And I want to tell you something. Jesus is returning to Jerusalem. Aber ich möchte etwas sagen. Jesus ist auch der, and he will reign from Jerusalem. Wiederkehrt. Er wird aus Jerusalem herrschen. Praise the Lord. Und preist den Herrn dafür. Next slide. Of course, above there is the Temple Mount. Below is the Wailing Wall. Ihr könnt ja sehen, eine Mauer. Oben ist praktisch der Tempelberg. The Jews come, a remnant of the old temple, the retaining wall. Und da kann man die Klagemauer sehen. Sie ist praktisch eine Grundmauer des früheren Tempels. Where the Jews, you know, pray every day and oh, bring back the glory. Und da sind of die Juden, the temple, Lord. Und sie beten jeden Tag. Sie beten zu Gott und sagen: Bring doch die Herrlichkeit des Tempels zurück. And you leave your messages, your prayers inside the cracks there. Und da gibt es diese kleinen Ritzen in den Steinen, und da geben sie einfach, stecken sie Gebete hinein. Now it's conveniently separated. The men are on the left, the ladies on the right. You know, this is Jewish law, so we respect that. Und nach jüdischem Gesetz ist dann auch getrennt, rechts die Damen, links oder was ich weiß, rechts die Damen, links die Herren, umgekehrt, weiß ich nicht. And unfortunately, during, you know, we have war, they're always in a state of war. Und es ist so, dass immer irgendwie eine Art Kriegszustand herrscht. Army everywhere. Und so kann man überall einfach die Armee aufsehen. And of course, I want to tell you the truth, we feel very safe there. Aber ich möchte euch die Wahrheit sagen, wir fühlen uns sehr sicher dort. Because the safest place to be, denn der sicherste Ort ist, is in the center of God's will. Einfach genau im Mittelpunkt von Gottes Willen zu sein. But dort bist du am sichersten. It's worth coming to visit, and we expect your visit soon. Amen. Ja. But I'm just saying, einfach, dass ihr kommt, und wir erwarten auch euren Besuch sehr bald. During the Intifada, you know, the Muslims on top of that would throw stones on top of the people praying at the wall. Während der Intifada geschah es, dass Moslems von oben Steine auf die Betenden herabwarfen. Let me tell you something. You need to pray for the peace of Jerusalem. Bitte lasst mich das euch sagen. Bitte betet für den Frieden Jerusalems, wie es auch geboten ist. That's what Psalm 122 says. It's a command. Pray for the peace of Jerusalem. Love Jerusalem, and God will bless you. Psalm 122 gebietet uns, dass wir Jerusalem lieben und dass wir für es beten, damit wir den Segen Gottes erhalten. Okay, next slide, please. One thing I love about the old city of Jerusalem. Eines, was ich liebe an der alten Stadt Jerusalem. In fact, you can say, here is Jerusalem, one city. Du kannst sogar sagen, ja, hier ist Jerusalem, eine Stadt. Two ancient peoples. Und da waren zwei Jews and Arabs, antike Völker, die Juden, die Araber, and three major religions, und drei Hauptreligionen, all right there, sind dort begründet worden. And the best place you can see all the three major religions is at the Austrian Hospice in Old City Jerusalem. Wo man das am besten sehen kann, ist in dem österreichischen Hospiz im alten Jerusalem. And this is from the rooftop of the Austrian, and they have good Wiener Schnitzel too if you get hungry. Und das ist einmal fotografiert, praktisch vom Dach der Hospiz. And Sauerkraut and Apfelstrudel. Wo man alles Wienerische auch finden kann, wie Sachertorte und Wiener Apfelstrudel. Ist das so wie zu Hause? Okay, let's go to the next one. Because Jesus You know, not only did he minister in Jerusalem, he started his ministry in Galilee, the Sea of Galilee, in Capernaum. And this is. Es ist nicht so, dass Jesus seinen Dienst in Jerusalem begann, sondern begann ihn eigentlich praktisch am See Genezareth. And when Pastor Rob and Mary come, we're going to invite them, and then he's going to get groups from this church to come. We're going to take him on a boat ride across the Sea of Galilee. Okay, und pass auf, Mary, wenn die dann kommen und wenn wir mitkommen, praktisch wird auch eine Gruppe mitkommen, dann werden wir auch einmal dem See Genezareth übersetzen. Try to walk on the water, but we don't know. Und wir werden schauen, ob wir vielleicht auch über das Wasser gehen können, aber es ist noch nicht klar, ob es geht. It's a wonderful experience and to see where Jesus taught his disciples lessons of faith. Aber es ist einfach ein wunderbares Erlebnis, praktisch an dem Ort zu sein, wo Jesus selbst seinen Jüngern Lehren gegeben hat des Glaubens. Next slide. And after, you know, Jesus was born in Bethlehem, raised in Nazareth. Jesus wurde in Bethlehem geboren, dann aber in Nazareth aufgezogen. Baptized at the Jordan. Dann getauft im Jordan. And he began his public ministry in Galilee. Und er begann seinen öffentlichen Dienst eben in Galiläa, im Norden von Israel. Ancient city of Capernaum. Und insbesondere in dieser antiken Stadt Kapernaum. Right on the Sea of Galilee. Diese Stadt befindet sich direkt praktisch am See Genezareth in Galiläa im Norden von Israel. This is actually the synagogue that was a 3rd century synagogue, which is over the original synagogue where Jesus preached and he opened up the word of God to the Jewish people. Und das ist eine Synagoge, die stammt aus dem 3. Jahrhundert und sie ist direkt gebaut worden an dem Ort, wo Jesus selbst eben in der Synagoge seiner Zeit gepredigt hat. And he healed many in that city and did many miracles. Eben in dieser Stadt Kapernaum. Er hat viele Wunder dort vollbracht. But they still rejected him. Und doch haben sie ihn abgelehnt. Capernaum is very important. Go ahead, next slide. Capernaum ist eine sehr wichtige Stadt. And this is in and around Galilee. Go ahead. Das befindet sich jetzt in Galiläa. We must also remember, as you take a tour around Israel, that God judged the city. Wir müssen uns auch daran erinnern, wenn man praktisch in Israel herumgeht, dass Gott eine Stadt gerichtet hat. The city of Sodom and Gomorrah was judged by God because there were no righteous men in that city. Die Stadt von Sodom und Gomorra wurde gerichtet, weil es in ihr keine gerechten Menschen gab. And there was the judgment of hailstone. Und da kam das Gericht praktisch von Feuer und Höllenflammen herab. And that's why we have the Dead Sea. It's all full of salt from that judgment. Und deswegen gibt es das Tote Meer. Es ist einfach voller Salz, praktisch, was einfach aus diesem Gericht entstanden ist. And you remember Lot's wife, you know, she, Lot's wife. Look back. Und erinnert euch da praktisch an die Frau vom Lot, die praktisch zurückschaute und einfach so sich zurücksehnte nach Sodom. And she was made a pillar, and there's actually a pillar there. They say this is Lot's wife. Who knows? But yeah. I'll believe it. Sie wurde erstarrt zu einer Salzsäule. Man kann dort Salzsäule und man kann dort eine Säule sehen. Praktisch, man sagt, ja, das muss sie sein. Okay, next slide. And of course, this is in Judea. This is where Jesus ministered as well. He was tempted by the devil in the Judean wilderness. Und ihr könntet die jüdische Wüste sehen. Und das ist vielleicht der Ort, wo Jesus dann auch vom Teufel versucht wurde, in der jüdischen Wüste. Okay, go ahead. A wonderful place where, of course, Abraham had his burial site, Machpelah. And this is the place where Abraham and Sarah and Jacob and Isaac were all buried. Machpelah, das ist der Ort, wo Abraham praktisch seine Begräbnisstätte bekam und wo dann er und auch die Sarah it's und weitere temple. Familienmitglieder begraben wurden. It's both a mosque and a Jewish temple, you know, right over the grave sites of these great patriarchs. Und direkt über diesem Grabstätte dieser großartigen Patriarchen ist praktisch ein jüdischer Tempel und genauso auch eine muslimische Moschee gebaut. Okay, next, and this is actually Abraham underneath. He's buried, but this is the tombstone. Und hier können wir sehen, das ist praktisch das Grabmal Abrahams und er ist praktisch direkt darunter begraben. And they even say tradition, Jewish tradition, Adam and Eve are buried around there as well. Und die jüdische Tradition sagt, ja, Adam und Eva, die sind da auch irgendwo begraben. Now one thing, and go ahead, next slide. The city of Jaffa, wonderful place where Jonah took off, and Peter was there praying on a rooftop, remember? Stadt Jaffa, the home of Dorcas. And he got a vision from God. Der Ort praktisch, wo Jonah von ausgesandt wurde. Später war dort Petrus, der diese spezielle Vision erhielt. This is the home of Dorcas. Das ist das Zuhause von der Dorcas. Next slide. One of the great privileges we have to in Jerusalem is to live right near Bethlehem, where Jesus was born. Eine Privilegien, die wir haben in Jerusalem, ist, dass wir direkt in der Nähe von Bethlehem leben, and of course, der Stadt, wo Jesus geboren wurde. You know, every church is built on a historic site. This is a historic church in. This is not the Church of Nativity, but one near there. Und alle Kirchen sind irgendwo an speziellen historischen Orten erbaut, und das ist eine Kirche, die direkt da in der Nähe ist. Next slide. Of course, one of our favorite spots is Mount Carmel, where Elijah had there was the Super Bowl of contest between the God of Baal and the God of Abraham, Isaac, and Jacob. An der Berg Carmel, das ist der Ort, wo Elia die Propheten des Ahabs herausgefordert hat. And here's Elijah, the great prophet. Und das Elia. And right on top of Mount Carmel, there's a spot you can see, the Valley of Armageddon, Jezreel. That's where the last battle will be placed, right over there. Direkt von diesem Ort aus kann man auch das Tal Armageddon sehen, praktisch wo dann auch die Schlacht von Armageddon, die letzte Entscheidungsschlacht, stattfinden wird. And actually, there's an underground Israeli Air Force base underneath the valley. Und das Interessante ist, planes going, coming and then going underground. It's amazing. Da gibt es praktisch darunter gibt es eine Air Force Basis praktisch der Israelis, wo sie also direkt praktisch Untergrund da ihre Flugzeuge verstecken. Okay, next slide. Actually, they're going to rebuild the temple and they're already preparing. This is the candelabra, that's going to be the menorah. Und sie bereiten praktisch den Wiederaufbau des Tempels vor, und da gibt es praktisch diesen großen Kerzenständer, die Menorah, die dann auch im späteren Tempel, wenn sie ihn errichten, hineingestellt werden wird. And of course, if you go to the Old City, this is an Arab section, the Muslim section, a lot of spices. Jetzt finden wir hier die Altstadt, das ist der arabische Teil, da gibt es viele Gewürzhändler. Now one thing about, when you take a tour of Israel, wenn man da eine you study the rocks, Israel macht, dann wird man the sich dead auch dem, stones, which speak. Studium von in gewisser Weise toten Steinen, die aber doch sprechen. But it's also important to meet the living stones. Es ist aber auch wichtig, die lebendigen Steine zu treffen, ihnen zu begegnen, den Menschen. Both Jews and Arabs. Den Juden and und den Arabern. Both. God loves the Jews, my friend, but God also loves the Arabs. Denn Gott, he's got a plan for them. Ja, er liebt die Juden, aber er liebt auch genauso die Araber und auch, hat auch für sie einen Plan. Now God has called us to Israel. Gott hat uns nach Israel berufen. And of course, we have a twofold ministry. I'm pastor of Jerusalem Baptist Church. Wir haben einen zweifachen Dienst. Ich bin Pastor der Jerusalemer Baptistengemeinde. And we get our visa, and we're allowed to be there. Und so haben wir auch ein offizielles Visum, und es ist uns erlaubt, eben dort zu sein. But I would say our real missionary work, but you don't use the word missionary there. That's a verboten word. But is with sport ministry through Fellowship of Christian Athletes. Unser eigentlicher Dienst ist praktisch ein Sportdienst mit der Gemeinschaft christlicher Athleten. So we don't call it a church, we call it the Baptist house, and because it's in a Jewish neighborhood. Wir nennen es nicht eine Baptistenkirche oder Gemeinde, wir nennen das Baptistenhaus. Okay, go ahead. And here it is. Isn't that beautiful facility? Ist das nicht einfach ein wunderschöner Ort? Well, before, let me tell you something, before it was built as a wood structure, and then some Jewish extremists came and burned it down. Früher war es einfach ein Gebäude, was aus Holz erbaut war, und dann kamen jüdische Extremisten, die es einfach niedergebrannt haben. And in 1982, that happened, after that they built it out of stone. Stone does not burn. Ja, und 1982, also ein bisschen später, haben sie dann wieder aufgebaut aus Stein. Und wie wir wissen, Stein brennt nicht. 3 years ago, when we were there, we were candidating to go, and right after we left, they tried to burn it down again. Wir waren dann praktisch vor 3 Jahren waren wir dort, und dann gingen wir aber wieder, und auch dort haben sie versucht einfach niederzubrennen. It didn't burn, but they burned hymn books and chairs and other things. But praise God, we had insurance money, we improved the place immensely. Waren einfach nur irgendwelche Stühle oder Bücher, die sie verbrannten, aber es ist sonst nichts weiter passiert. We have around 60 or 70. There's actually four congregations there, two English, one Russian, and one in Hebrew. So es gibt da it's a great vier verschiedene Gemeinden, hebräische, russische, englische, die einfach in verschiedenen Sprachen auch sprechen oder predigen. And Pastor Rob and Mary will be there with it. He'll be preaching, and we bring a group, you sing, and we're going to have a nice service at Jerusalem Baptist Church. Und Pastor Rob wird auch kommen, und Mary, und es wird auch eine schöne Gruppe mitkommen, und dann können wir predigen in der Jerusalemer Baptistengemeinde. Billy is in charge of Sunday school. We have a lot of room for growth with the Sunday school, but praise the Lord for that. Leitet die Sonntagsschule. Wir haben noch Menge Raum praktisch für Wachstum dieser Sonntagsschule, aber wir preisen Gott für das, was er bereits tut. Go ahead. And one of the joys also is to go to the Jordan baptized people. Und einfach eine großartige Sache ist, wenn man praktisch zum Jordan gehen kann und dort die Leute tauft. There's actually a baptismal site they put up. It's not the actual place. That's on almost in Jordan. You can't go there, but where scores of people get baptized, and you can bring your folks and baptize them or rededicate them. Und das ist ein spezieller Ort praktisch, wo viele Leute. Sometimes I'm doing it with tour groups where you baptize 80 people, you know, at once, you know, one after the other. So. Und wir taufen auch andere Leute praktisch manchmal einfach so Tourgruppen praktisch dann. Können Sie kommen, wir taufen Sie. Okay. And we also do a sport ministry and praise the Lord. Und wir haben auch einen Sportdienst. God has opened up doors in both in Palestine and in Israel. Und Gott hat einfach die Türen geöffnet, sowohl in Palästina als auch in Israel. And we work with the Palestinian Basketball League. Und wir arbeiten zusammen mit der palästinensischen Basketballliga. And then praise the Lord, over the last 2 years, every time we've had a clinic, 30 kids have come to the Lord. Und praktisch immer dann, wenn wir praktisch so ein Basketballtraining ausgeschrieben hatten, sind 30 junge Leute zum Glauben gekommen. Go ahead. We even had a karate demonstration, world champion give demonstration, always preaching the gospel. Und es war auch ein Weltmeister in Karate dort und hat dann dort das Evangelium verkündigt. Go ahead. And this is also giving devotionals at the clinics. Und es ist immer so, dass wir dann auch Andachten geben, wenn da diese Trainingswochen stattfinden. And also having coaches clinics with coaches. Und wir bilden auch Trainer aus. And also able to put in insert players and American, well mostly American, because we're pretty good at basketball, coaches in the Palestinian League. Und es ist einfach eine gute Gelegenheit praktisch. Wir bringen amerikanische Trainer dorthin, die wir dann praktisch in der palästinensischen Liga einsetzen können, weil die Amerikaner wirklich gut im Basketballspielen sind. Austria is skiing and soccer, so. Und in Österreich ist when we need ski instructors, we'll call you. Also wenn wir einmal Skilehrer brauchen in Israel, okay. Dann werden wir euch anrufen. Next, and this is after one of the clinics. Okay, go ahead. Das war nach einem dieser Sportwochen. And of course, we work not only in Jerusalem, but Bethlehem. We work with a group, also Arab-speaking group. It's a wonderful group of Arab-speaking believers in Bethlehem. Wir arbeiten also nicht nur jetzt mit im jüdischen Teil zusammen in Jerusalem, sondern wir sind auch praktisch in Bethlehem und arbeiten dort mit Arabern. In fact, there are people from Gaza there, who exiled from the Gaza Baptist Church. One mother lost her son. He was martyred, killed by Hamas. Und es sind auch Leute praktisch, die im Exil praktisch aus dem Gazastreifen ausgewandert sind. Und da gibt es eine Frau, die praktisch in seiner Konfrontation ihren Sohn verloren hat. Now, we had a clinic, a basketball clinic in Nablus, which is next to Gaza. It's probably the most Hamas-oriented city in all of the land. Wir hatten auch in Nablus oder so ähnlich eine Sportwoche gehabt, praktisch mit we had a clinic with 100 Hamas kids. Einfach am stärksten vertreten ist. 100 kids in this clinic. Und in dieser Sportwoche waren 100 junge a Leute program dort. For the mayor of Nablus. This is the coach. Und wir hatten auch ein Programm, wo der Bürgermeister von Nablus mit teilnahm. Und hier haben wir einen Trainer. His mother is Austrian. Die Mutter dieses Trainers ist ein Österreicher. They met here and then went back. Der Vater ist ein Palästinenser. Praktisch, sie haben sich hier in Österreich getroffen. Dann gingen sie zurück nach dort. And with our team, she prepared some nice Wiener Kuchen for us, and we had a good time. Dann bekocht sie uns mit Wiener Küche und Kuchen. And we also work in volleyball. This is with a Muslim team. Wir arbeiten auch im Volleyball zusammen. Da findet man ein muslimisches Team. And of course, we work on the Israeli side with American football. We're good at American football. Auf der israelischen Seite, da arbeiten wir mit American football. And this is the field with the guy in the baseball cap is Steve Leibowitz, the head of the Israeli American Football League. Und da findet ein Mann praktisch, der ist der Leiter der israelisch-amerikanischen Fußballliga. And we're having now clinics, and we're also helping them with getting football equipment. Und wir machen diese Sportwochen, und wir helfen ihnen auch, dass sie die entsprechende Ausrüstung für das American Football haben. And every Christmas Eve, you know, we have an outreach, and this is our outreach, open air outreach in Bethlehem. Jeden Weihnachtsabend haben wir eine spezielle Evangelisation in Bethlehem. Go ahead. And of course, when you're in Israel, you know, we're in the midst of a Jewish majority. We make friends with Jewish people. Und wenn man da in Israel ist, mitten unter jüdischen Leuten, freundet man sich natürlich auch mit jüdischen Leuten an. And this is Barry and Sybil are friends. You know, they've come to our church. We've gone to their synagogue. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Sie waren bei uns in der Gemeinde. Wir sind auch zu ihnen in die Synagoge gegangen. And this is the Purim celebration, commemorating, you know, during the time of Esther. Da finden wir gerade das Purim-Fest, das ist ein Gedenken an die Zeit Esthers. Israeli soldiers in the background. Im Hintergrund könnt ihr israelische Soldaten finden. And this is our next slide. When we came, everyone's got to get dressed up. So this was our. Und immer wenn man kommt, dann zu diesem Fest, muss man sich speziell auch kleiden. So haben wir uns dann speziell. So we just ask you next slide to pray for us. Und so bitten wir euch, dass ihr einfach für We want to thank you for your prayers and support of us. Wir wollen euch einfach danken für eure Gebete und auch für eure Unterstützung. And we ask you just to pray for the peace of Jerusalem. Die Punkte, für die ihr bitte beten sollt, für den pray Frieden for Jerusalem Jerusalems, Baptist Church. Betet für die Jerusalemer Baptistengemeinde. And pray for our FCA ministry. Und betet praktisch einmal für die dieses Fellowship of Christian Athletes für diesen Dienst in Israel. You know, I just conclude in a few minutes. Ich möchte einfach abschließen, noch ein paar Minuten kurz. But you know, in Genesis chapter 12 it says, God gave a blessing to Abraham. Abraham, I bless you. Whoever blesses you will be blessed. Im 1. Mose Kapitel 12 segnet Gott den Abraham und sagt praktisch, die dich segnen, die werde ich segnen. Now I think it's both literal and spiritual. Literal for the descendants of Abraham through Isaac. Ich denke, dass es ganz buchstäblich gemeint war. Es betraf die Nachfahren Abrahams durch Isaac. And also, you know, in Abraham in the church as well. Und in Abraham praktisch ist auch praktisch die Gemeinde gesegnet. So it's important that we bless the Jewish people, bless the nation of Israel. We will be blessed. So es ist einfach wichtig, dass wir die Nation Israel, die Juden einfach segnen, weil wir daraus einfach auch für uns einen Segen erhalten. And in Zechariah 12 it talks about Jerusalem being a stone. In Zechariah Kapitel 12 heißt es, dass Jerusalem einfach ein Stein ist. Whoever attacks that stone or tries to divide that stone will be cursed. Es ist wie ein Fels, und wer versucht, praktisch diesen Fels anzugreifen oder ihn gar zu teilen, er wird verflucht werden. In Isaiah 62 we're told to be watchmen at the wall praying for the peace of Jerusalem. In Jesaja Kapitel 62 ist uns geboten, dass wir Wächter sind und dass wir beten für den Frieden Jerusalems. That God will make Jerusalem a praise in his name. Dass Gott einfach Jerusalem zu einem Lobpreis in seinem Namen macht. And the prophet says, keep on praying and praying continually that God would make this city a great thing to praise the name of the Lord. Das betet einfach fortwährend, dass Gott praktisch diese Stadt zu einem großen Namen erhebt, der Gott preist. You know, it's amazing to me, we look at the world, people want to divide Israel, you know, have a two-state solution. Es ist erstaunlich, wenn ich in die Welt hineinschaue, sehe ich, dass die Leute praktisch Israel teilen wollen und dass sie praktisch eine Teilung, einen Zweifachstaat in Israel planen. You know what the Bible says? He who tries to divide Israel will be disgraced. That's what the Bible says. Es heißt praktisch, der versucht, Israel zu teilen, der wird entehrt werden. He who just tries to divide Jerusalem, it will be a curse to them. Jerusalem zu teilen, es zu spalten, er wird verflucht werden. Jesus wants it united. Jesus möchte es vereint haben. And so we need to pray for that. Und so müssen wir daher beten und dafür beten. And one thing, one verse. And this is a great verse of hope. Und noch ein Vers, und das ist ein Vers, in dem einfach eine große Hoffnung liegt. No peace treaty No peace conference in Madrid, Camp David will bring peace in the Middle East. Es ist unmöglich, dass auch nur irgendeine Friedenskonferenz einen echten, einen wahren Frieden in den Nahen Osten nach Jerusalem peace bringen will only come when Jesus comes. Der Friede That's wird it. Nur kommen, wenn Jesus kommt. That's it. When the Prince of Peace comes to earth. Der Friedefürst auf die Erde kommt. But in the meantime, God is giving glimpses of that peace which is to come. Aber in der Zwischenzeit wird Gott einfach einen kleinen Einblick geben in diesen Frieden, der da kommen wird. As both Jews and Arabs come to Jesus, they find themselves united, bowed down at the feet of Jesus. Wenn Juden und Araber praktisch sich Jesus finden, dann werden sie vereinfacht sich beugen zu den Füßen Jesu. You know, it's an amazing thing. Und das ist einfach so eine erstaunliche Sache. You know, we had Oklahoma Singing Men, great gospel group, 200 men. We had a concert both in Jerusalem and in Bethlehem, Jews and Arabs. Es war ein Chor aus Oklahoma da, etwa 200 Leute, und sie hatten praktisch dann eine Veranstaltung in Jerusalem. We had 1,000 Jews out. 1,000. Auf der anderen Seite praktisch im Land, und es waren 1,000 Juden waren dort. In Jerusalem and 500 Arabs, mostly Muslims in Bethlehem. Und in Bethlehem waren 500 Muslime dort. And it was amazing what God did. Und es ist einfach erstaunlich, was Gott tat. But I want to leave you with this one verse. This is the hope. Und ich möchte euch einfach einen Vers zurücklassen. Darin ist Hoffnung, praktisch in diesem Konflikt. There is conflict and there will continue to be conflict. Da gibt es diesen Konflikt und auch dieser Konflikt wird weitergehen. But I want to give you the future. Aber ich möchte euch einfach die Zukunft zeigen. Because Egypt, a great Arab nation, war ja Ägypten eine großartige arabische Nation. Iraq, a great Arab nation. Und auch der Irak, eine große arabische Nation. Will one day be united with Israel. Diese beiden Länder werden eines Tages wieder mit Israel vereint werden. What do you mean? Was meinst du damit? It says in Isaiah chapter 19. Wir finden das in Jesaja Kapitel 19. That means Jews and Arabs united together. But of course, when Jesus comes. Das wird einmal geschehen, dass Juden und Araber wieder vereint sein werden. Und das wird natürlich erst dann passieren, wenn Jesus kommt. The Lord will make himself known to Egypt. Da heißt es, dass der Herr selbst sich Ägypten bekannt machen wird. And it says, and Egypt will know the Lord on that day. Und dann wird Ägypten praktisch den Herrn kennenlernen, erfahren. You know, they will make sacrifices. Und sie werden Opfer geben. They will make vows to the Lord. Und sie werden Gelübde dem Herrn geben. Verse 22, the Lord will strike Egypt, but striking and healing. Aber der Herr wird Israel schlagen und er wird dann auch wieder heilen. I was in Egypt 10 days ago. Ich war vor 10 Tagen in Ägypten. We have ministry with some pastors and doing outreach there. Wir haben da einen Dienst zu verschiedenen Pastoren und wir machen dort You can get arrested for preaching to a Muslim and put in jail and tortured and Und du kannst dort gefangen genommen werden dafür, dass du zu Moslems But the people are very friendly and very open. Aber die Leute sind sehr freundlich und sehr offen. And God is saving Egyptians. Und Gott rettet auch Ägypter. God is saving Hamas people. Have you read the book Son of Hamas? Gott rettet auch Leute aus der Hamas. Habt ihr das Buch gelesen? The son of the Hamas leader has come to Jesus. He got saved in Jerusalem, hearing the gospel from a British tourist. Eines Hamas-Führers ist gerettet worden, praktisch, indem ein britischer Tourist ihm einfach das Evangelium gab und er so errettet wurde. Then it says, they will return to the Lord. He will hear their prayers and heal them. That's Egypt. Und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Da geht es um Ägypten. Verse 23. On that day there will be a highway from Egypt to Assyria. Assyria is Iraq now. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben und Assur ist das heutige Irak. I have a pastor in my church, blind pastor from Iraq, wonderful man of God. Ich habe einen Pastor in meiner Gemeinde, er ist It says here, Assyria will go to Egypt, Egypt to Assyria, and Egypt will worship with Assyria. Und Assur oder Assyrien wird nach Ägypten und die Ägypter werden nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. And it says, on that day, Israel will form a triple alliance with Egypt and Assyria. The promise, the hope. Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur. Da ist die Verheißung. A blessing within the land. Ein Segen inmitten der Erde. And the Lord of hosts will bless them. Denn der Herr der Herrscher segnet es. Saying, und er spricht. Blessed be Egypt. Gesegnet sei Ägypten. My people. mein Volk. Assyria, my handiwork. Und Assyrien, meiner Händewerk. And Israel, my inheritance. Und Israel, mein Erbteil. Amen. The Lord will come soon. Der Herr wird bald wiederkommen. The peace of Jerusalem will be realized. Und der Friede Jerusalems wird dann Wahrheit werden. But in the meantime, as Jesus said, occupy, serve God until I come. Aber in der Zwischenzeit sagt uns Gott, bitte bringt euch da ein, bis ich wiederkomme. So thank you for your prayers. Danke für euer Gebet. And continue to serve God. Und macht einfach weiter, Gott zu dienen. Pray for Israel. Betet für Israel. Pray for us. We pray for you. Betet für uns, so and wie work wir auch for für Jesus. Euch beten. Und bringt euch ein in das Werk Jesu. Until he comes. Bis er wiederkommt. Amen. Amen. Wow, that was great, huh? Das war super. A British tourist led the son of Hamas leader to Christ. Isn't that incredible? Da ist ein britischer Tourist, der den Sohn eines Hamas-Führers zu Christus führt. We all have this responsibility. Wir alle haben diese Verantwortung. It says in Ephesians 6, be strong in the Lord. Im Epheser 6 heißt es, sei stark im Herrn in the power of his might. Und der Kraft seiner Stärke. For we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. And powers. Und Kräfte. And rulers of the darkness of this world. Und Fürsten in der Finsternis dieser and Welt. Wicked spirits in the atmosphere. Böse Geister in der Atmosphäre. Take on the whole armor of God. Also ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. That we can stand against the strategies of the devil. Auf dass ihr bestehen könnt gegen die Strategien des Teufels. Put on the girdle of truth. Legt an den Gürtel der Wahrheit. The breastplate of righteousness. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. And have your feet. Und habt eure Füße. Ready. Geschnürt mit der Bereitschaft. With the gospel. Das Evangelium zu verkündigen. Are we ready? Sind wir bereit? Let's be encouraged by this morning's message. Lass uns einfach ermutigt werden durch die Botschaft von heute früh. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. Every one of us has a part. Jeder von uns hat daran einen Teil. People are playing their part all over the world. Und Menschen, sie spielen einfach ihren Teil daran, ihre Rolle, überall in der Welt. And we have a part to play right here. Und auch wir haben da unseren Anteil dran. Are we encouraged? Sind wir ermutigt? Father, we pray for Jerusalem this morning. Vater, wir beten für Jerusalem heute früh. We pray for the peace of Jerusalem. Wir beten für den Frieden von Jerusalem. Jesus, you are the Prince of Peace. Jesus, du bist der Friedefürst. There will never be true peace until you return. Es wird nie wahren Frieden geben, bis du nicht wiederkehrst. We are the children of Abraham in Christ. Wir sind die Kinder Abraham in Christus. We thank you. Wir danken dir. That through your blood. Dass durch dein Blut. And through your sacrifice. Und durch dein Opfer. You have justified us. Du uns gerechtfertigt hast. We are just as if we've never sinned. Wir sind so gerecht, als hätten wir nie gesündigt. We pray this morning, maybe you're here and you've never received God's love. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie Gottes Liebe empfangen. You've never had an encounter with Christ. Du hast noch nie diese Begegnung mit Christus. You don't know him. Du kennst ihn nicht. His forgiveness. Seine Vergebung. Let's pray this morning. Also lass uns heute früh beten. Pray with me. Bete einfach mit mir. Let's all pray together. Lass uns alle gemeinsam beten. This prayer. Dieses Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir. Let's pray that. God forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. God forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Pray that prayer quietly to yourself. Bete einfach im Stillen dieses Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. And let me know your love. Und lass mich deine Liebe einfach erfahren. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.